Ja, meine Damen und Herren, vorweg einfach eine Frage. Gibt es noch irgendwelche Unklarheiten, die Klausur betreffend? Wunderbar. Ich meine, ja, ist ja toll. Dann ist ja alles rübergekommen. Meine Empfehlung, gucken Sie, wo die Albertstraße 21 ist. Auch wenn es jetzt bis nächsten Dienstag regnet, gehen Sie trotzdem mal vorbei, denn das ist etwas ein anderes Gelände. Ja, heute beginne ich mit dem Teil B der Vorlesung. Also Teil A, Schlüsselbegriffe, das haben wir abgeschlossen. Zu Teil B finden Sie im Reader keine Texte. Nach der Klausur können Sie den Reader auch ins Regal stellen, sodass er Ihnen zornig seinen Rücken zeigt. Teil B brauchen Sie auch nicht für die Klausur. Also Sie müssen da jetzt, was wir heute und nächsten Montag machen, müssen Sie in der Klausur nicht anwenden. Teil B ist zunächst mal grundlegend für Ihr weiteres Studium der Soziologie, denn Sie erhalten hier in diesem Semester ja eine konzentrierte Einführung, zunächst jetzt in diesem Semester um die vier wichtigsten sozialen Medien, Geld, Macht, Sympathie, Wahrheit. Und natürlich brauchen Sie diesen Teil B als Hintergrund, als Grundlage bei der Lektüre des dicken Buches, das Sie sich gerade aussuchen und für das Sie sich ja bis zu der Klausur entscheiden und das sozusagen am nächsten Dienstag dann auch angeben. Und dann brauchen Sie diesen Teil B auch für die Kontextualisierung des Buches, denn Sie wissen ja, Sie sollen nicht einfach nur das Buch, was Sie gelesen haben, inhaltlich diskutieren, sondern es auch kontextualisieren. Und ein Kontext ist eben der Kontext auch der Vorlesung. Die Tutorengruppen laufen weiter. Es gibt viel zu tun bis zum Semesterende und wie es mit den Tutorengruppen weitergeht, das erfahren Sie nach der Klausur. Ja, also Teil B, Medien, darum geht es. Medien in der Soziologie trifft zunächst nicht einmal das, was normalerweise Medien genannt wird. Fernsehen, Radio, Multimedia, Internet, das sind technische Medien. Genauer gesagt sachtechnische oder realtechnische Medien. Soziale Medien sind viel, viel weiter gefasst. Und sie beziehen sich auf das, was zwischen Menschen los ist, auf das, worüber sie sich miteinander vermitteln, was sie miteinander in Berührung bringt, was sie aneinander bindet oder was sie aneinander fesselt. Also Beispiele zunächst wieder mal ein paar Bilder zum Einstieg. Was ist zwischen Menschen los? Was vermittelt sie miteinander? Also, das, Sie wissen, ich bevorzuge immer ältere Fotos. Sie sehen das an den Monitoren hier. Das ist noch nicht Flachbildschirm. Ältere Fotos helfen sozusagen bei der Distanzierung der Wahrnehmung. Also, was ist das? Das ist natürlich das Innenleben oder was weiß ich. Das ist in den Räumen einer Bank. Nicht, der ganz rechts schaut interessiert auf diesen Monitor, auf dem der DAX-Index ablesbar ist. Das können Sie schwer erkennen. Nicht? Kaufhof Holding hat 1 Euro verloren, Bayerische Vereinsbank hat 10 Cent dazugelegt. Auch die beiden Gestalten hier im Hintergrund, die schauen sich Werte an, an denen Menschen, Organisationen, Unternehmen hängen. Es geht um Geld. Geld ist ein Medium, das uns verbindet. Ihre Eltern zahlen über Steuern exakt das Geld, das ich bekomme, um Ihnen beizubringen, was Soziologie ist und heute was Geld ist. Ja, das sind japanische Frauen, die demonstrieren, eine feministische Gruppe. Die wollen Druck machen, dass sich die Lage der Frauen verbessert. Sie setzen die Öffentlichkeit, die Parteien, die Regierung unter Druck, damit der Druck, den sie als Frauen ausgesetzt sind, geringer wird oder aufhört. Es geht also um Macht. Menschen sind in Machtverhältnissen miteinander verbunden. Macht ist ein soziales Medium. Ja, das ist so eine romantische Szene, wie Sie sehen. Zwischen den beiden ist was anderes los. Also ich denke mal, hier ist kein Geld im Spiel. Ich gehe auch davon aus, dass er nun nicht unbedingt Agent des CIA ist, der dort irgendwelche Geheimnisse haben will. Ich vermute einfach mal, die beiden mögen sich, finden sich nett, vielleicht entflammt eine große Liebe. Sympathie. Sympathie ist ein soziales Medium. Es bindet und vermittelt Menschen. Ja, und dieses hier, das ist ein Prediger der Dolly Pond Church of God. Dieser Mann, das muss ich erläutern, er vermittelt sich seinen Mitmenschen nun über etwas anderes. Er sagt nämlich die Wahrheit. Er predigt. Nicht auf dem Tisch flach hier, da sehen Sie, da ist die Bibel. Der Mann kommt aus Kentucky und er überzeugt seine Hörerinnen und Hörer auf unschlagbare Weise von der Wahrheit seiner Worte. Er hält sich nämlich eine höchst aggressive, giftige Klapperschlange vor die Nase, die alle Leute beißt, die die Unwahrheit sagen. Dieser Mann Gottes wird hier, wie Sie sehen, nicht gebissen. Er sagt die Wahrheit und bindet auf diese Weise andere an diese Wahrheit. Also Wahrheit ist ein Medium. Ja, jetzt wird es wieder abstrakt. Sie kennen das, den Kummer gewohnt. Vier Medien will ich behandeln. Geld, Macht, Sympathie, Wahrheit. Und nun werden Sie sich natürlich fragen, wie verhalten sich die Kategorien, die Schlüsselbegriffe, die Sie schon kennen, Differenzierung, Handeln, System, Struktur, Norm, wie verhalten sich die zu Geld, Macht, Sympathie und Wahrheit? Und wenn Sie sich diese Frage vorlegen und einen Moment darüber nachdenken, werden Sie feststellen, dass Sie eigentlich jedes Medium mit den vier Kategorien, den Schlüsselbegriffen untersuchen können. Also Geld, Geldwirtschaft ist als System beschreibbar. Nicht? Geldwirtschaft ist als System beschreibbar. Da sind auch Strukturen erkennbar. Es gibt natürlich auch den Kaufakt, die Handlung, Kaufakt. Ne? Und Armut und Reichtum, die soziale Differenzierung spielt natürlich beim Geld eine enorme Rolle. Und für den Geldverkehr gibt es auch etliche Normen. So können Sie alle Medien durchgehen. Das heißt, wenn Sie unsere Schlüsselbegriffe darüber legen, werden Sie feststellen, sowohl für Geld, wie für Macht, wie für Wahrheit, wie für Sympathie können Sie die Kategorien anlegen. Sie haben sozusagen eine andere Flughöhe. Und wenn Sie über dieses Kleeblatt hier nachdenken und sich dazu vielleicht noch einige mögliche Fotos oder Bilder dazulegen oder Szenen vorstellen, die passen könnten, so werden Sie spüren, dass bestimmte Medien, ja, wie soll man sagen, irgendwie netter sind oder gefälliger sind, als zum Beispiel Sympathie oder Wahrheit. Bei diesen sozialen Medien steigen unter Umständen positive Assoziationen auf. Bei Geld und Macht ist das kritischer. Außerdem mit Geld gekaufte oder mit Macht erzwungene Sympathie oder mit Geld gekaufte oder mit Macht erzwungene Wahrheit, das zählt ja dann nicht so viel, wie wenn Wahrheit und Sympathie sich ungestört von den Medien Geld und Macht entfalten. Diese Idee, Geld und Macht als Medien aufzufassen, die stammt übrigens von Parsons. Jürgen Habermas hat sie auch aufgegriffen. Bei Parsons sind Geld und Macht, wie er sagt, generalisierte Steuerungsmedien des Sozialsystems. das heißt allgemeine Medien, mit deren Hilfe sich soziale Systeme als Ganze steuern. Wobei bei Parsons diese Rede von Steuerungsmedien ja zugeschnitten ist auf die systemtheoretische Fragestellung der Erhaltung des Systems. Niklas Luhmann hat dann das erweitert, er hat Liebe, Recht und Wahrheit als soziale Medien ergänzt. Seit einiger Zeit überlegen sich die Techniksoziologen, ob man nicht auch Technik als ein soziales Medium auffassen kann. Sie merken, das ist sozusagen eine Reihe, die kann sich noch verändern. Jetzt in dieser Vorlesung belasse ich das bei diesen vier sozialen Medien: Geld, Macht, Sympathie und Wahrheit. Obwohl der soziologische Medienbegriff aus der Systemtheorie stammt, sind Medien, und das wäre meine Denkrichtung, nicht darauf abonniert, nun wohltätig immer zum Erhalt des Ganzen beizutragen. Natürlich können Medien steuern, zweifellos, aber sie können auch erhebliche Tumulte bewirken. Geld und Macht, Sympathie und Wahrheit sind nämlich höchst ambivalente Medien. Sie können sich so ganz elegant einpassen, aber sie können auch enorm chaotisieren. Ohne die Medien macht Geld kein Gleichgewicht, natürlich, das hat Parsons gut gesehen, aber mit ihnen eben auch immer unkalkulierbare Effekte der Destabilisierung, und genauso gehört natürlich zur Sympathie die Eifersucht, und die Wahrheit hat schon manches System ruiniert. Wenn wir sozialen Medien näher treten, so merken wir eben doch rasch, dass es sich hier um höchst relative Erscheinungen zu tun haben. Es geht um Relationen. 100 Euro ist relativ. Die Machtbefugnis des Freiburger Polizeipräsidenten ist auch relativ. Sympathie in Familien, ja, ich weiß jetzt nicht, wie das Weihnachten bei ihm ist, aber sie ist ja auch irgendwie relativ, nicht? Und in vielen Situationen retten wir uns auch, wenn jemand mit starken Wahrheitszumutungen uns behelligt, mit Relativierung. Wer sich mit sozialen Medien beschäftigt, gerät unweigerlich in eine Zone, in der das blüht, was man relativistische Auffassung nennt. Nicht? Soziale Medien sind relativ und auch dann noch relativierend hinzu. Relativistische Auffassung, nicht wahr? Es gibt nichts Festes, alles steht in Relationen, alles relativ. In Zeiten, in denen Menschen keine große Toleranz gegenüber dem Relativismus haben, macht das dann auch Angst, der Relativismus. Das ist verständlich. Und die Wächter über die Moral und die guten Sitten, die haben auch seit Jahrhunderten immer den warnenden Zeigefinger erhoben und haben gesagt, also gerade Geld und Macht verführen die Menschen. In Geld und Macht steckt eine dämonische Kraft, den Charakter auszuhöhlen und zu schlimmen Taten anzustimmen. Und wer von Ihnen nun zu einer pessimistischen Weltauffassung neigt, der wird uns überzeugend klar machen können, dass die Fixierung aufs Geld und die Machtbesessenheit zu den Dingen gehört, die für die überwiegendste Zahl der Übel dieser Welt verantwortlich gemacht werden kann. Und alle großen Utopisten und Entwürfe von Sozialutopien, die eben von einer besseren Welt geträumt haben, die waren sich in zwei Punkten immer einig. Erstens, das Geld muss abgeschafft werden, und zweitens, keine Macht für niemand. Ja, über Geld und Macht gibt es Berge von Literatur, wenn Sie sich umtun, aber dennoch, das sollten Sie wissen, Geld und Macht gehören zu den ungeklärtesten Phänomenen im Bereich der Soziologie und weit darüber hinaus. Eigentlich weiß ich auch noch nicht so genau, um was es sich dabei handelt. Geld und Macht sind sehr rätselhafte Angelegenheiten. Und seit Jahrhunderten ist auch der Aufruf derer nicht verstummt, die nun unbedingt im Gegenzug Sympathie und Wahrheit als die Medien feiern, die die Menschen zu einer lichteren und besseren Zukunft führen werden. Aber auch an dieser Stelle muss man sagen, trotz der Gebirge von Literatur, die es zu Sympathie gibt und zu Wahrheit, es sind auch dies beides höchst rätselhafte Phänomene. Wir wissen noch viel zu wenig. Ich möchte mich zunächst noch etwas beim Begriff Medien aufhalten. Medien, so könnte man sagen, vermitteln etwas. Im Begriff Medium steckt ja das deutsche Mitte, Mittel, Vermittlung. Also alterssprachlich sagen wir ja, warten Sie, ich kann Ihnen da wieder. Sie schaffen das. Okay. Gut. Alterssprachlich sagen wir ja zum Beispiel, dazu fehlen mir die Mittel, und denken an Geld und Macht, so als ob es irgendwie Instrumente sind, mit denen wir etwas erreichen können. Stehen wir unbeteiligt neben zwei sich prügelnden Jugendlichen, dann sagen wir, was sich zwischen ihnen abspielt, ist irgendwie ein Machtkampf. Auf dem Marktplatz, da sehen wir oder sagen wir, da ist der Tausch von Gütern vermittelt durch Geld. Freunde tauschen ihre Herzensangelegenheiten aus, sie können sich eben einander besonders gut oder bestens vermitteln. Medien vermitteln etwas im Sinne von einmal Mitte und Mittel, das ist ambivalent, bei Mittel sind wir beteiligt, bei Mitte sind wir mehr Zuschauer. Medien vermitteln etwas, die Frage, was vermitteln Medien? Nun, ich würde sagen, Medien vermitteln alles Mögliche. Alles Mögliche. Zum Beispiel Geld vermittelt alles Mögliche. Und gerade bei größeren Summen bräuchten wir eine Ewigkeit, um das aufzuzählen, was man mit Geldmitteln alles machen kann. Fangen Sie mal bei Karstadt an. Stunden gingen da drauf. In Machtbeziehungen geht es auch um alles Mögliche. Eltern setzen Machtmittel ein, damit aus den Kindern etwas Anständiges wird. Und das ist auch schon sehr, sehr, sehr verschieden. Eine lange, lange Liste. Die Forderungskataloge, die aufgestellt wurden, sind, um mit Macht durchgesetzt zu werden. Wenn man da anfangen wollte, da fände man überhaupt kein Ende. Und Sympathien, das reicht ja durch die verschiedensten Bekanntenkreise bis hin zu dem einen oder anderen Popsänger, den man nun irgendwie unheimlich sympathisch findet. Und im Namen der Wahrheit tummeln sich unendlich viele soziale Gruppen, die das für sich beanspruchen. Also wir müssen uns auch in diesem Punkt wieder mit erstmal allgemeinen, formalen Bestimmungen behelfen und sagen dazu, soziale Medien vermitteln Heterogenes. Heterogen, das heißt wörtlich von verschiedener Herkunft. Man kann auch sagen von verstreuter Herkunft. Oder auch von ganz unterschiedlichster Art oder Beschaffenheit. Differente Qualitäten, Substanzen, Elemente, die von verschiedenen Ursprüngen herkommen, werden miteinander vermittelt durch soziale Medien. Also auf dem Markt ist in Freiburg hier zum Beispiel durch Geld eben ein Tulpenstrauß mit einer Bockwurst vermittelt, was nun wirklich nichts miteinander zu tun hat. In Machtkämpfen ist, was weiß ich, der Eigenwille von Frau Weber mit dem Eigenwillen von Herrn Schütz vermittelt. Die beide was ganz anderes wollen. Die Frage der Relation zwischen Tulpenstrauß und Bockwurst, zwischen dem Eigenwillen von Frau Weber und dem von Herrn Schütz, der nur etwas anderes will, dass das selbst höchst relativ ist, macht die Sache vertrackt. Man könnte eben auch sagen, Medien relativieren das Heterogene, wobei sie sich auch wiederum gegenseitig relativieren können. Vermittlung ist immer auch eine Relativierung. Also Medien vermitteln und relativieren Heterogenes, das heißt, was nichts miteinander zu tun hat, bekommt in sozialen Medien plötzlich etwas miteinander zu tun. Medien bringen sehr weit Entferntes und qualitativ höchst Verschiedenes in Kontakt. Am besten können Sie sich klar machen, wenn Sie daran denken, dass ja im Okkultismus Medien als Medien solche Personen bezeichnet werden, die Kontakt aufnehmen zu längst verstorbenen Onkeln und Tanten. Neulich hat ein solches Medium aus der okkultistischen Szene Kontakt zu Mozart aufgenommen. Und Mozart hat uns über dieses Medium noch einige weitere herrliche Violinkonzerte zukommen lassen. Ich glaube, Mutti natürlich nicht zu dieser Anekdote zu glauben. Aber mit dem Glauben hat es doch etwas zu tun. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass diese Medien Macht und Geld, Sympathie und Wahrheit im Abendland in Europa einen höchst ehrwürdigen religiösen Hintergrund haben. Und wie wir ja schon von Emil Durkheim gehört haben, sind alle sozialen Institutionen aus der Religion hervorgegangen. Und die Begriffe Mitte, Mittel, Vermittlung spielen eben gerade auch im Christentum eine ganz hervorragende Rolle. Denn bekanntlich gibt es ja in dieser Religion eine Figur, die das Unmögliche zustande gebracht hat, nämlich die sichtbare raumzeitliche Welt, das Diesseits, mit dem absolut fernen, unsichtbaren, jenseits von Raum und Zeit geglaubten Gott zu vermitteln. Nicht? Das Weltliche und das Göttliche sind heterogene Sphären und die Figur, die zwischen diesen beiden Sphären vermittelt, das ist eben der Mittler. Da wird mir jeder Kollege aus der Theologischen Fakultät zustimmen. Christus ist der Mittler, dogmatisch gesehen wahrer Mensch und wahrer Gott, eine Kontaktstelle, ein Mittel, wie die christlichen Theologen sagen, und nur durch Christus, so lehren sie, gelangt der gläubige Mensch zu Gott und Göttliches ist nur über Christus, den Mittler, zu den Menschen gelangt. Nun werden Sie sagen, naja, und bei der Wahrheit ist vielleicht ein solcher religiöser Kontext denkbar, vielleicht auch bei Sympathie, wenn man an das christliche Gebot der Nächstenliebe denkt, aber bei Macht und Geld, das ist doch weit weg. Aber vielleicht, wenn Sie der Sache weiter nachgehen und in späteren Semestern darauf zurückkommen, werden Sie vielleicht darauf zurückkommen, dass Sie in der Soziologie, wenn Sie soziologische Theorie treiben, immer wieder mit irgendwelchen frommen Dingen in Berührung kommen. Geld, Macht, Sympathie, Wahrheit haben in ihrer Grundstruktur sehr viel mit religiösen Konstrukten zu tun und wir bräuchten Stunden, um das alles aufzuarbeiten. Ich will Ihnen nur eine Orientierung geben, in welcher Richtung man denken könnte. Ich nenne das die christologische Struktur sozialer Medien. Nicht wahr? Nur durch den Mittler kann die Wahrheit erreicht werden. Das ist evident. Der Mittler gibt ein Beispiel echter Nächstenliebe. Das ist auch evident, wenn Sie an die Bergpredigt denken. Was die Macht nun angeht, das will ich noch etwas erläutern. So entspringt der christlichen Religion die Vorstellung, dass Macht etwas anderes ist als Naturenergie. Die Macht eines Vulkans haben polytheistische Religionen als Macht von Naturgöttern angesprochen. Und für Christen haben diese Naturgötter keine Macht, sie sind machtlos, sie sind zu Naturenergien entzaubert. Weber nennt dieses die Entzauberung. Nicht? Sind Macht die Naturenergien. Macht ist dagegen im Christentum immer verantwortete Macht. Es gibt keine nicht verantwortete Menschenmacht, es gibt unverantwortete Naturenergie. Entscheidend ist, dass in Europa das Christentum Macht und Verantwortung aneinander gekoppelt hat. Das ist ein ganz wesentliches Strukturmerkmal. Und diese Verantwortungsbeziehungen laufen eben über die Kontaktstelle Christus, den Mittler. Wenn Sie sich an dieses Jesuswort aus dem Neuen Testament wenn Sie sich das vornehmen, da sagt er zu Petrus, einem seiner Anhänger, sagt er, ich will dir die Schlüssel des Himmelsreichs geben und alles, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösest, wird auch im Himmel gelöst sein. Das ist eine ganz enorme, beachtliche Vollmacht, aber zugleich eben auch eine enorme Verantwortung, die hier vermittelt würde. Ja, und das Geld? Und das Geld? Was hat das Geld nun mit der Mittlerrolle von Christus im Christentum zu tun? Nun, das ist eine Beziehung, die kein Geringerer als Karl Marx recht deutlich formuliert hat. Geld ist Mittler im Austausch, aber die austauschenden Menschen übertragen ihre Aktionen auf das Mittel, auf den Repräsentanten, das Geld. Und Marx schreibt, ich zitiere, dieser Mittler wird nun zum wirklichen Gott. Und er fährt fort, Christus repräsentiert ursprünglich erstens die Menschen vor Gott, zweitens Gott für die Menschen, drittens die Menschen dem Menschen. So repräsentiert das Geld ursprünglich seinem Begriff nach erstens das Privateigentum für das Privateigentum, zweitens die Gesellschaft für das Privateigentum, drittens das Privateigentum für die Gesellschaft. Aber Christus ist der entäußerte Gott und der entäußerte Mensch. Gott hat nur mehr Wert, sofern er Christus, der Mensch nur mehr Wert, sofern er Christus repräsentiert. Und Marx fügt hinzu, ebenso mit dem Geld. Zitat Ende. Also ich merke eine Überschneidung dieser strukturellen Beziehungen aus der christlichen Dogmatik auf das Geld, soweit Marx, auf den ich nun heute dann auch noch ausführlicher zu sprechen komme. Ja, so viel vorweg zu den Medien. Wir fangen mit unserem ersten Medium an, nämlich mit dem Geld. Ja, also was Geld ist, weiß jeder. Nur wenn man es erklären soll, wird es schwierig. Wir fangen an, das ist mein erster Punkt, mit der Oberfläche. Mit der Oberfläche. Geld gibt es als Münzen und Papiergeld. Münzen sind aus Metall, Papiergeld aus Papier. Und Sie können heute problemlos einen leichten 50-Euro-Schein in 25 schwere Euro-Stücke austauschen. Aber Sie müssen wissen, das hat enorm lange gedauert, bis die Gesellschaftsmitglieder sich auf diesen Wechsel überhaupt eingelassen haben. Bei Marx im Kapital finden Sie noch überwiegend eine, wie man das nennt, metallistische Argumentation. Das Papiergeld, sagt er, ist ein Trabant des Edelmetalls. Oder wörtlich, ich zitiere, ein spezifisches Gesetz der Papierzirkulation kann nur aus ihrem Repräsentationsverhältnis zum Gold entspringen. Zitat Ende. Gold, Silber, dann Kupfer, Eisen, Aluschips in der DDR, die Metalle und vor allem natürlich das Edelste, das Gold, das sind bei Marx zunächst auch einfach produzierte Dinge. Produzierte Dinge, die als Waren verkauft werden. Und Marx hat den Wert der Ware Geld gebunden an die zu seiner Produktion notwendige Arbeitszeit. Also Geld ist bei Marx kein bloßes Zeichen, höchstens wenn man glaubt, es ist ideeller Überbau. Materiell gesehen muss das Edelmetall erstmal aus der Erde im Bergbau herausgeholt werden und veredelt werden. Und immer handelt es sich bei Geld, so Marx, um vorgestellte Goldquanta. Ich zitiere, als Maß der Werte kann Gold nur dienen, weil es selbst Arbeitsprodukt, also der Möglichkeit nach ein veränderlicher Wert ist. Zitat Ende. Also Münzen und Papiergeld, das nennt man Bargeld. Und die Banken sind verpflichtet, dieses Bargeld, das gestückelt ist, eben zu wechseln, ihnen für einen 100-Euro-Schein sage und schreibe 10.000 Centstücke zu geben. 10.000. Freilich müssen Sie in neuerer Zeit, wenn Sie jetzt hier zur Bank gehen, bei solchen Centmengen, die Sie umtauschen wollen, müssen Sie klar machen, dass Sie diese Centstücke für einen bestimmten Zweck brauchen und nicht um Schuhe für die Hochzeit damit zu füllen, wie das seinerzeit mal Sitte war. Einen bestimmten Zweck, zum Beispiel um an ihrer Würstchenbude, wo die Bratwurst 1,48 Euro kostet, bei Zahlung von 1,50 Euro 2 Cent zurückgeben zu können. Das ist ein veritabler Grund. Um noch vielleicht einen Moment bei diesen Centstücken oder Pfennigen, wie sie früher hießen, zu bleiben. als in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die Münzpressen nicht nachkamen mit dem Pressen, da waren Pfennigstücke knapp. Und an der Würstchenbude entstand ein Problem. Die Verkäufer konnten den Differenzbetrag von, was weiß ich, 4 Pfennig nicht rausgeben. Eine volkswirtschaftliche Katastrophe. Was tun? Soll man nun 3 Mark statt 2,96 Mark oder vielleicht nur 2,90 für das Würstchen bezahlen? Die Frage ist, wer soll hier eigentlich wem was schenken? Nun, es gab damals statt 4 Pfennigen gab es 4 Bonbons zurück. In Italien, wo solche Münzknappheiten häufiger vorkamen, haben die Menschen bis zu relativ hohen Beträgen angefangen, selbst viele verschiedene wunderhübsche Zettel zu malen, die dann kursierten. Oder in manchen Regionen war eine bestimmte Sorte von Maggi-Würfel oder Kaugummi als Ersatz für dieses Geld benutzt. Als dann 1989 in Ost-Berlin die DDR zusammenbrach, da haben Künstler auf dem Prenzlberg in Berlin angefangen, Geldscheine zu malen als Kunstwerke, mit denen man dann auch im Kiez kaufen konnte, bis dann in einem umständlichen Prozess geklärt werden sollte, ob die Freiheit der Kunst oder das Geldmonopol des Staates nun entscheidender war. Also für uns in der Soziologie sind solche Dinge ja höchst spannend. Es scheint hier so, als ob die Theoretiker recht haben, die das Geld aus Konventionen erklären. Geld ist ein verabredetes Zeichen. So diese These, eine These, bei der natürlich den Metallisten die Haare zu Berge stehen würden. Nun kennen Sie schon eigentlich 2 ganz wesentliche Geldtheorien, nämlich einmal die Konventionstheorie des Geldes und das andere den Metallismus. Der Metallismus ist vor allen Dingen in den 90er Jahren lange, lange Zeit belächelt worden. Sie wissen, mit dem Einigung von Bretton Woods Ende der 60er Jahre wurden die Währungen vom Goldstandard abgekoppelt und es gab diese frei flottierenden Währungen bis heute. Und dann war eigentlich der Metallismus out, wie man so gesagt hat. Aber im letzten Jahrzehnt haben wir natürlich, wenn Sie sich das angucken, eine kontinuierliche Steigerung des Goldpreises im Durchschnitt beobachten können. Und als, das habe ich mir hier noch aufgehoben, Klaus Martini, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, 2005, im Dezember 2005 über die Chancen für 2006 gefragt wurde, da erläuterte er sein Faible für Gold. Mein Gott, wenn man damals mitgemacht hätte. Inzwischen ist der Goldpreis enorm hoch. Das war sogar vor Lehman Brothers und vor dem Wertloswerden von bedrucktem Papier. Damals haben alle gedacht, Martini, oh weh, ein Metallist. Nicht wahr? Es gibt übrigens auch nicht viel Gold auf der Welt. Wenn man alle Goldbarren, Münzen und natürlich die Goldkettchen dazu zusammenschmelzen würde, ergäbe das einen Würfel mit einer Kantenlänge von 21 Metern. Mehr gibt es gar nicht. Ja, aber bleiben wir vielleicht zunächst noch bei der Oberfläche, denn die Oberfläche beim Geld ist nicht oberflächlich, denn ich würde eher sagen, die Oberfläche ist vielleicht sogar das Wichtigste beim Geld. Das wusste Marx übrigens auch schon im leider viel zu wenig gelesenen Band 2 und 3 seines Hauptwerks Der Kapital. Bisher habe ich über Bargeld geredet. Bargeld ist immer in irgendeiner Kasse oder es wandert von einer Kasse in eine andere Kasse. Nun gibt es neben dem Bargeld auch noch einen anderen Typ von Geld. Der moderne Mensch hat nämlich ein Konto bei der Bank mit einer Kontonummer. Auf dieses Konto wird, wie man so sagt, Geld überwiesen. Zum Beispiel das monatliche Gehalt, Geld für gekaufte, verkaufte Dinge. Und dann werden von dem Konto wieder abgezogen. Telefongebühren, Miete, Stromkosten, Sie kennen das. wird regelmäßig auf andere Konten überwiesen oder per Lastschrift abgebucht. Dieses Geld existiert weder als Münze noch als Geldschein, denn wenn Sie in das Innere Ihrer Bank hineinschauen, werden Sie zu Ihrem großen Entsetzen feststellen, dass dort an keiner Stelle so ein Häuflein von Scheinen und Münzen liegt mit dem Zettel dran, dieser Haufen gehört Herr Schmidt. Denn dieses Geld, was da als auf Ihren Kontoauszügen da ist, dieses Geld ist eben kein Bargeld, sondern etwas anderes, wie man sagt, es ist Buchgeld. Buchgeld ist das. Das sind Ziffern. Ziffern, die auf Papier oder im PC notiert sind, nichts weiter. Diesen Unterschied von Bargeld und Buchgeld können Sie sich klar machen, wenn Sie nach der Entstehung der beiden Geldarten fragen. Wo kommt das her? Das Bargeld wird geprägt oder gedruckt von staatlichen Druckereien. Der Staat hat die Geldhoheit, das heißt ein Monopol, Scheine und Münzen zu produzieren. Das dürfen Sie nicht selber machen. Früher stand auf den Dollarnoten immer noch drauf, dass das verboten ist. Inzwischen ist die Menschheit so zivilisiert, dass sie weiß, dass sie das nicht darf. Hat man das weggelassen. Also, Bargeld entsteht durch staatliches Münzmonopol. Beim Buchgeld ist das ganz anders. Das Buchgeld wird nämlich nicht von den staatlichen Banken gedruckt, sondern, ja, wo kommt das her? Es entsteht spontan aus privater Willensbildung durch den Akt der Übertragung eines Guthabens bei einem Geldinstitut auf einen Dritten. Und Guthaben entstehen durch Lieferung von Waren oder Leistungen oder Geschenken oder durch Gewährung von Krediten natürlich. Das heißt, das Buchgeld entsteht nicht aus den Münzen oder den Geldscheinen, sondern es entsteht, ja, wenn Sie an den Kredit denken, der uns ja so viel zu schaffen macht, wo kommt das her? Das Buchgeld entsteht beim Kredit aus dem Nichts. Und häufig verschwindet es auch wieder im Nichts. Es verschwindet auch im Nichts von Ihrem Konto, wenn Sie zum Beispiel jemanden seine Schulden erlassen. Ist wieder im Nichts. Das Buchgeld ist der staatlichen Geldhoheit praktisch entzogen. Der Staat kann durch die Zentralbank mehr oder weniger Scheine und Münzen herstellen. Er hat aber keinen Einfluss auf Buchungen und Abbuchungen und er hat keinen Einfluss auf die Gewährung von Krediten. Es gibt also beim Buchgeld, es ist also beim Buchgeld überhaupt nicht festzustellen, wie viel Geld hier umläuft, wie man so sagt. Dieser Begriff umlaufende Geldmenge, den Sie in letzter Zeit wieder häufiger hören, ist auch ungenau. Er trifft nur das Bargeld. Beim Buchgeld handelt es sich, wie soll man sagen, um Geldverfügbarkeiten, die in der Geldschöpfung durch Kredit für sich genommen unendlich vermehrt werden können. Nun wird sie das alles kalt lassen, weil sie ja wissen, was auf dem Konto steht. Das Buchgeld bekommen sie auch in bar an der Kasse. Die Banken sind verpflichtet, Buchgeld in Bargeld umzutauschen, wenn sie können. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Wenn Sie bankrott machen, also wenn der Bankerott da, wenn der Banktisch durchgehauen wird, Sie müssen wissen, dass wenn morgen alle Kontoinhaber zur Bank laufen und ihr Buchgeld in Bargeld umtauschen wollen, das Geldsystem unweigerlich zusammenbricht. Denn es gibt eben nicht so viel Bargeld wie Buchgeld. Die Geschäftsbanken sind nur zu einer, wie es heißt, Mindestreserve an Bargeld verpflichtet. Und das ist im Augenblick ja auch ein wichtiger Streitpunkt in der Debatte. Und diese Mindestreserve deckt bei weitem nicht das, was auf den Konten steht, sondern sie wird durch den Staat festgelegt und zwar nach dem Gesichtspunkt vermuteter Liquiditätserfordernisse an Bargeld. Ja, und dann sind eben seit 1989 Open Window für den Kapitalismus die Banker auf ganz geniale Ideen gekommen. Um mehr Kredite verkaufen zu können, haben sie die Hypotheken, die Schuldscheine an eigens dafür gegründete Gesellschaften verkauft. Und damit war die Bilanz der Bank wieder so, dass mehr Kredite vergeben werden konnten. Die Mindestreserve stimmte wieder. In diesen Zweckgesellschaften, in denen sich die Schuldscheine dann ansammelten, waren nun wahre Zauberer an Werk, richtige Alchemisten, die ja das verstanden haben, wovon alle ja träumen, nämlich aus Dreck Gold zu machen. Das heißt, aus Schuldscheinen Wertpapiere, die dann wiederum gewinnbringend weiterverkauft werden konnten. Und für die Schulden wurden weitere Zweckgesellschaften gegründet, in denen nach demselben Prinzip die Schuldsteine so klein gehackt wurden und mit höher bewerteten Papieren so gemischt, dass heute keine Bank weiß, was ihre Papiere eigentlich wert sind. Das sind ja nur Papiere. Ist ja nur Papier, nichts weiter. Die Bindung zwischen Gläubiger und Schuldner ist in dieser Krise zerrissen. Vermutlich sind es, die Gelehrten streiten sich, aber ich denke realistisch, über 50 Billionen Dollar. 50 Billionen Dollar, eine unvorstellbare Summe, die versteckt überall in der Welt in irgendwelchen zerstreuten Papieren, die kein Mensch versteht, sind und die darauf warten, irgendwie entdeckt zu werden und die Banken in die nächste Krise zu bringen. Ja, wenn man sich diese modernen Geldformen mal so vor Augen hält, so kommt man zu dem Resultat, hier hängt sowieso das meiste in der Luft. Nicht nur in den Banken, sondern natürlich auch in der Staatskasse, die jetzt natürlich die systemrelevanten Banken alle retten muss. Die derzeitige Verschuldung eines Neugeborenen in der Bundesrepublik liegt bei 20.000 Euro. Das ist seine Zukunft. Da ist er gerade geboren, hat er 20.000 Euro Schulden. Ihre finanzielle Zukunft von jedem Euro, den Sie, wenn Sie dann Geld verdienen werden, in die Rentenkassen einzahlen, bekommen Sie höchstens 80 Cent wieder zurück. Die Zukunft meiner Generation sieht günstiger aus. Von jedem Euro, der in unserer Generation in die Rentenkasse eingezahlt wurde, bekommen wir 2 Euro zurück. An dieser klar erkennbaren sozialen Gerechtigkeit haben CDU, SPD, FDP und dann auch die Grünen jahrzehntelang hart gearbeitet. Und wenn die Linke mitregieren würde, gäbe es noch mehr Schulden. Ich weiß, die Dinge sind schwer zu durchschauen, aber zum Glück werden Sie das ja nicht so merken, weil die Zeit darüber vergeht. Das wissen Sie. Time is money. Und außerdem ist unser Bildungssystem ja dabei, auf solchen Tiefstand zu geraten, dass nur noch ganz wenige junge Menschen in der Lage sein werden, sich ein Wissen anzueignen zu können, um die Dinge auch mal ordentlich auszurechnen. Also Time is money, Zeit ist Geld und Geld ist Zeit. Gesellschaftszeit, Lebenszeit, Arbeitszeit, Studienzeit, Vorlesungszeit. Alle Geldfragen lösen sich in der Zeit, die fortläuft. Das haben übrigens auch die alten Metallisten gewusst. Nicht das Gold ist nämlich ein Symbol der Sonne, deren Auf- und Untergang den Tag definiert, die aber immer wieder aufgeht. Es ist ein Prinzip Hoffnung. Es wird immer wieder Licht und hell. Über diesen Glanz der Edelmetalle schreibt Marx, ich zitiere, die weiße Farbe des Silbers, die alle Lichtstrahlen in ihrer ursprünglichen Mischung zurückwirft, die rot-gelbe des Goldes, die alle farbigen Lichtstrahlen des auf sie fallenden gemischten Lichts vernichtet und nur das Rot zurückwirft. Diese ästhetischen Eigenschaften machen Gold und Silber zu positiven Formen des Überflusses oder zu Mitteln der Befriedigung über das Alltägliche und die nackte Naturnotwendigkeit hinausgehender Bedürfnisse. Und dann heißt es weiter, es sind Werte des Sonntäglichen über die unmittelbare Not hinausgehenden Gebrauchs. Zitat Ende. Ja, meine Damen und Herren, Austritt aus unmittelbarer Not hinausgehen, zukunftsgerichtet der Sonne entgegen. Alle Geldfragen lösen sich nur in der Zeit. Eigentlich müsste ich jetzt einen langen, langen Exkurs einschieben über die Zeit. Über Zeitphilosophien, über Zeitmessungen, über auch die Unklarheit, ob wir lieber kreisförmige Ziffernblätter haben wollen, so kreisförmig wie die Münzen oder wie die Sonne, oder ob wir eher diese digitalen Zeitanzeigen haben wollen, so linear wie die Kontoauszüge der Bank. Das Uhrengewerbe wechselt immer mal alle 5 Jahre. Mal digitale Anzeige, mal Kreisblatt, das ist ganz interessant. Das müsste man alles noch weiterverfolgen, aber die Zeit haben wir nicht. Jetzt machen wir erstmal 10 Minuten Pause und dann mache ich weiter mit den sozialen Funktionen von Allzweckgeld.